ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 29 mit Mary Osborne, Charlie Hayden und Pat Metheny, Jack DeJohnette und John Abercrombie, Aaron Neville, The Valentinos, Mood Mosaic, Billy Stewart, Baden Powell, Bola Setchi, Derek Morgan, The Paragons, The Cadets, Roosevelt Sykes, Connie Converse, Janet Chitty, Loretta Lynn und Don Ross. Das musikalische Fundbüro eröffnete Don Ross. Don Ross ist ein kanadischer Fingerstyle-Gitarrist, der unter anderem auch laut eigener Aussage von Pat Metheny beeinflusst wurde bzw. wird. Wir hörten aus der 2001er Veröffentlichung Huron Street den Eröffnungstitel Big Buck. Bevor wir nun Pat Metheny zusammen mit dem langjährigen Kontrabassisten von Ornette Coleman, Charlie Hayden, im Duett aus dem Jahre 1997 hören werden, schlägt die Gitarristin Mary Osborne die Saiten ihrer Gitarre an. Mary Osborne war nicht nur Jazzgitarristin, sondern fing in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren eine Ausbildung im der klassischen Gitarre an. Darüber hinaus gründete sie mit ihrem Ehemann eine Firma, die Gitarren herstellte, The Osborne Guitar Company. Wir hören I Love Paris aus dem Jahre 1959, danach Waltz for Ruth, Pat Metheny mit Charlie Haden. Thank you. bevor der Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Jack DeJohnette in den 1970er Jahren Bandleader wurde, spielte er bereits mit so bekannten Musikern wie Stan Getz, Charles Lloyd, beides Tenorsaxophonisten, dem Pianisten Bill Evans zusammen und war der Nachfolger von Tony Williams bei Miles Davis. Wir hörten The Rock Sync unter anderem mit Dave Holland, der Bassist, der mit DeJohnette bei Miles Davis spielte, und dem Gitarristen John Abercrombie, Aufnahmejahr 1974. Wir wenden uns vom Jazz ab zum Soul, und aus den 70er Jahren geht es in die 60er Jahre. Aaron Neville, der auch bei den Neville Brothers sang, hier in einer Soloaufnahme Over You aus dem Jahr 1960, gefolgt von The Valentinos, die eine frühe Ausgabe der Womack Brothers darstellten, Looking for Love aus dem Jahr 1962, danach Mood Mosaic, A Touch of Velvet, A Sting of Brass aus dem Jahr 1966. Diese Melodie war jahrelang Eröffnungs- und Titelmelodie des Bremer Musikladens. Und auch Billy Stewart kam im Musikladen, wenn auch immer nur als Tonschnipsel vor, Summertime aus dem Jahre 1966 in einer Langversion. I'm looking for a love. I'm looking for a love. A summertime, and the living is easy. Fish are jumping, don't you know, my darling? I said it right now, and the cotton is high. Like a, your daddy is a rich, got a rich girl, and your mommy's good looking, yeah. I saw a hush, and a little baby, don't. Right. One of these mornings come, girl. You're gonna rise up singing. Then you spread your little wings, and take to the sky. La, la, la, la. That morning, come on, baby. There's nothing gonna harm you, girl. Wir bleiben in den 60er Jahren, aber wir gehen nach Brasilien. Zwei absolute Größen des Bossa Novas, Baden Powell und Bola Secchi. Zuerst Baden Powell aus dem Jahr 1967, O Astronauta, gefolgt von Bola Secchi, Baccara aus dem Jahre 1963. Derrick Morgan war seit den späten 1950er Jahren Teil der Musikszene auf Jamaika und hat so gut wie mit jedem Produzenten von Rang und Namen dort aufgenommen. Duke Reed, Bunny Lee, Leslie Kong. Natürlich gab es auf Jamaika auch Rivalitäten, die auf Platte und darüber hinaus stattfanden. So waren sich Derrick Morgan und Prince Buster, der Originalinterpret von Madness, nach dessen Lied sich die gleichnamige britische Band benannte, nicht gerade grün und machten längere Zeit daraus auch keinen Hehl. Auf einem Bein kann man schlecht stehen und daher kommt ein zweiter Titel aus der Hochzeit des frühen Reggae und Rocksteady, The Paragons, I'm a Worried Man. Ja, die Paragons sind wahrscheinlich am besten bekannt durch die Originalversion des Blondie-Hits The Tide is High. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich diesen Titel auch in irgendeiner anderen Folge von Framats Musikalisches Fundbüro einmal spielen werde. Doch nun kommen Derrick Morgan, Tougher Than Tough und The Paragons mit I'm a Worried Man. Rudy's in court now, boys, Rudy's in court. Boys, Rudy's in court. Order. Ooh. Now, this court is in session. Ooh. And I order all you rude boys to stand. Ooh. You're brought here for gun shooting, ooh, ratchet using, and bomb showing. Pianist und Sänger Roosevelt Sykes wurde 1906 in Arkansas geboren und bereits seine erste Platte im Jahre 1929 wurde ein Blues-Standard, nämlich 44 Blues. Die nahm er zwar in New York City für das OK-Label auf, dennoch waren seine Städte, in denen er zu Hause war, erst St. Louis, dann in den 30er Jahren Chicago und ab 1953 New Orleans. Aus dieser Zeit stammt auch Southern Blues. Zuvor hören wir aber die Cadets aus Los Angeles, eine Doo-Wop-Gruppe, deren Mitglieder unter anderem einst Willie Dub Jones und Ted Taylor waren. Der erste war Bestsänger, später natürlich bei den Coasters, der letztere später ein Soul-Sänger, der für die Label OK, Edgo, Epic, Ron und Jules in den 1960ern und 70ern aufnahmen. Als John Henry aufgenommen wurde, das war 1957, da war die Band aber schon in der Auflösung und nur noch Aaron Collins als Originalmitglied dabei. Folgerichtig wurde die Platte John Henry unter Aaron Collins and the Cadets veröffentlicht. John Henry, he could a hammer, he could whistle, he could sing. He went to the mountain early in the morning, just to hear his hammering, Lord, Lord, hear his hammering, just to hear his hammering, Lord, Lord, hear his hammering. When John Henry was a little baby, sitting on his daddy's knee, he picked up a hammer, a little piece of steel, said the hammer be the death of me, Lord, Lord, hammer be the death of me. Well, John Henry's family needed money, he said he didn't have but a dime. If you wait till the rising sun goes down, I'll get it from the man in the mine, Lord, Lord, get it from the man in the mine. I'll get it from the man in the mine, Lord, Lord, get it from the man in the mine. Well, John Henry went to the captain. What happened? Said the captain, what can you do? I can hoist a jack, I can lay a track, I can pick and shovel too, Lord, Lord, I can pick and shovel too, I can pick and shovel too, Lord, Lord, I can pick and shovel too. Well, the captain said to John Henry, I'm gonna bring me a steel drill around. I'm gonna bring me a steel drill out on the job. Gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, whoop that steel on down. Well, John Henry said to the captain, a man ain't nothing but a man. Oh, I let your steel drill beat me down. I'll die with a hammer in my hand, Lord, Lord, die with a hammer in my hand. Well, John Henry said to the captain, look yonder what I see. Coal done choke, drill done broke, and you can't drive steel like me, Lord, Lord, can't drive steel like me. Oh, you can't drive steel like me, no, no, can't drive steel like me. Well, John Henry went to the mountain, his hammer was striking fine. He drove so hard, he broke his poor heart. Well, he laid down his hammer and he died, Lord, Lord. Laid down his hammer and he died. Laid down his hammer and he died, great God. Laid down his hammer and he died. they took John Henry to the White House and they buried him in the sand. Every locomotive come a rolling by, says, there lies a steel-driving man, Lord, Lord, there lies a steel-driving man. Says, there lies a steel-driving man, Lord, Lord, there lies a steel-driving man. Says, there lies a steel-driving man, Lord, Lord, there lies a steel-driving man. South, where men are men and women are glad of it. Whoa, I've got those southern blues. Prices is going higher and I ain't got no time to lose. Chicago and Detroit, folks, have you heard the news? Chicago and Detroit, folks, have you heard the news? Dixieland is jumping, I've got those southern blues. Upside down, and if you don't stop troubling me, you'll drive me out of town. But if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? Then my bed is made of stone, a star has burnt my eye. I'm going down to the willow tree and teach her how to cry. But if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? They bid me wear my hat, put on a nice new gown. I tossed my bonnet over the roof and I guess it won't come down. But if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? I'm smelling some perfume and it smells like plant. I know you were with her, you were with her all night. Wipe that incense loom off your face. How many hours did you sleep on her pillowcase? Stop telling stories, cause you know that I can't see. That you are loving somebody. It ain't me. No, it ain't me. Go grab your hat and go fetch your boots. 44 and your fishing rod, all of your two. Don't come around here no more. Don't press your luck. I'd like to see you drive away in your old gray truck. Stop telling stories, 'cause you know that I can see. You were loving somebody. Well, it ain't me. No, it ain't me. Well, your pet name for a mere squaw, when you come home a drinking and come barely crawl. And all that loving on me won't make things right. Well, you leave me at home to keep a teepee clean. A 6 pound bruises to break and wean. Well, your squaw is on the warpath tonight. Well, I found out a big brave chief. The game you were hunting for ain't beef. Get off of my hunting ground and get out of my sight. You don't need no more of what you've already had. Your squaw is on the warpath tonight. Well, that far water that you've been drinking makes you feel bigger. But chief, you're shrinking since you've been on that love-making diet. Wir hörten soeben drei sehr unterschiedliche Komponisten, die ihre Stücke auch selbst vortrugen. Zuerst Connie Converse, Trouble, danach Janet Chitty, You Were Loving Somebody, But It Ain't Me, danach Loretta Lynn, Your Squaw Is On The War Path. Zwei sogenannte Amateuraufnahmen hörten wir. Die erste von Connie Converse aus den mittleren 50er Jahren. Die zweite von Janet Chitty aus Alabama aus dem Jahre 2022. Beide begleiten ihren Gesang selbst auf der Gitarre, aber während Janet Chitty in den 50er Jahren geboren, die gesamte Rock- und Popmusik seitdem als Inspirationsquelle zur Verfügung stand und noch steht, hatte zur Zeit von Connie Converse Elvis Presley nicht mal seine erste Single auf Sun veröffentlicht. Aber vielleicht erklärt gerade das auch Connie Converse Alleinstellung. Hier war wirklich jemand ihrer Zeit voraus. Eine Floskel, die meiner Meinung nach zu häufig benutzt und dadurch abgenutzt wird. Interessant auch die unterschiedliche Anzahl der Kompositionen. Während Janet Chitty bislang 500 Lieder geschrieben hat, wissen wir bei Connie Converse gerade mal von knapp 20 Titeln, deren Aufnahme erst zufällig Jahrzehnte später nach ihrem mysteriösen Verschwinden 1974 wiederentdeckt wurden. Connie Converse hatte also zu Lebzeiten nie etwas veröffentlicht und hatte nur einen einzigen TV-Auftritt von dem angeblich nur Fotos existieren, während Jenny Schitty regelmäßig auf YouTube präsent ist. Eigene professionelle Aufnahmen gab es allerdings auch bei Janet Schitty nicht, aber einige ihrer Kompositionen wurden von anderen Musikern für TV-Serien eingespielt, so unter anderem für die Fantasy-Komödie Ghosted von 2017 auf dem 20th Century Fox Kanal. Ich kenne die Serie nicht. Es handelte sich um eine Serie, die eine Saison lang lief, mit 20 Minuten Episoden. Jetzt aber zu Loretta Lynn, die im Oktober 2022 verstorbene Country-Legende. Loretta Lynn war seit Ende der 50er Jahre als Musikerin aktiv, nahm ab 1960 Platten auf. 1980 wurde ihre Lebensgeschichte in Coal Miner's Daughter verfilmt mit Sissy Spacek in der Hauptrolle. Für Country-Musikverhältnisse war Loretta Lynn sehr emanzipiert und kritisierte die Doppelmoral, die gegenüber Frauen an den Tag gelegt wurde und immer noch wird, so dass die eine oder andere Radiostation, die Country-Musik spielte, auch schon mal ihre Titel auf den Index setzte. Das war es mit Framats musikalisches Fundbüro. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias, alles Gute.